Kapitel 13. Das Ticket. Heute Abend spielen Nymphia in der Stadthalle. In der Klasse sprechen alle über das Konzert. Auch Nadja. Ich gehe mit Robby zum Konzert. Ich freue mich schon so. Wo treffen wir uns, Pia? Du kommst doch auch, oder? Ich weiß nicht. Ich hoffe, ich kann hingehen. Es geht mir nicht gut. Ich glaube, ich werde krank. Aber doch nicht heute. Du hast doch schon ein Ticket. Mal sehen. Bis heute Abend ist vielleicht alles wieder gut. Pia geht es nicht gut. Aber krank ist sie nicht. Sie denkt an gestern. Ach, es war so peinlich. Das war so dumm von mir, denkt sie immer wieder. Nach der Schule geht sie gleich nach Hause. Zu Hause zählt sie ihr Geld. Dann geht sie ins Internet. Sie sucht das Konzert von heute Abend. Es gibt noch Tickets. Pia freut sich. Sie geht zur Stadthalle und kauft noch ein Ticket. Dann schreibt sie eine SMS. Hi Kolja, ich habe 2 Tickets für Nymphia. Hast du Lust? Um 18.30 Uhr vor der Stadthalle, okay? Pia, das geht nicht. Ich kann nicht mitkommen. Das ist zu teuer. Ich habe ein Ticket zu viel. Ich schenke es dir. Mama will nicht mitkommen. Das kannst du nicht machen. Gib es einfach zurück. Nein, komm mit, bitte. Das Konzert ist nur mit einem Freund so richtig schön. Bitte. Ich muss noch Papa fragen. Um 18.30 Uhr vor der Stadthalle. Ein paar Stunden später kommt Kolja nach Hause. Das Konzert war super. Nein, nicht nur das Konzert. Der Abend war super. Kolja ist glücklich.